He said, let's seal this covenant. It just, from. Lass uns diesen Bund ein für alle Mal besiegeln. The ark of the new covenant is in heaven today. Die Lade des neuen Bundes ist heute im Himmel. And the blood of our own Jesus, every single drop is right there. Und das Blut unseres Herrn Jesus, jeder einzelne Tropfen ist genau dort. So, before we ask, why should we fast? Bevor wir also fragen, warum wir fasten sollten, stellen wir uns diese Frage. Why should we not fast? Warum sollten wir nicht fasten? Ah, that's a good question. Das ist eine sehr gute Frage. He's gonna write that down. Daniel wird es aufschreiben. He writes so nicely. Er schreibt so schön. So, let's ask the questions, why should we not fast? Weshalb sollten wir nicht fasten? You know, and the very first reason that I wrote down here why not fast. Der allererste Grund, weshalb wir nicht fasten sollten. The religious people are not going to like it. Religiöse Menschen werden das jetzt nicht mögen. So if you don't like it. Also wenn du es nicht magst. Goste? Remember, denk daran, you've just looked into the mirror of your own heart. Du hast gerade in den Spiegel deines eigenen Herzens geschaut. So, because the religious people will not like. Denn religiöse Menschen werden es nicht mögen. Okay, why should we not fast? And here is the first answer. Warum sollten wir nicht fasten? Also hier die erste Antwort. Overcome the flesh. Um das Fleisch zu überwinden. I tell you why I make this my number one answer. Ich sage euch, warum das meine allererste Antwort ist, meine Lieblingsantwort. I have seen so many Christians. Ich habe so viele Christen erlebt, who thought fasting overcomes the flesh. Die dachten, dass Fasten das Fleisch besiegt. And of course, by flesh we mean our sinful nature. Und mit Fleisch meinen wir natürlich unsere sündige Natur. The reason why we must never fast to overcome the flesh is very simple. Der Grund, warum wir niemals fasten dürfen, um das Fleisch zu überwinden, ist ganz einfach. Actually, there are more than one reason. Eigentlich gibt es mehrere Gründe. Reason number one, it's a defiance of the cross. Grund Nummer eins ist, es ist eine Missachtung des Kreuzes. So think about this. Überleg doch mal. If your fasting can do more than the work of the cross, wenn dein Fasten mehr bewirken kann als das Werk am Kreuz, it makes you better than Jesus or Jesus weaker than you. Macht dich das entweder besser als Jesus oder Jesus schwächer als dich. Isn't that true? Das stimmt. But think about it. Überleg doch mal. The Bible is very clear. Die Bibel spricht ganz klar darüber. Our sinful nature died on the cross with Jesus Christ. Dass unsere sündige Natur mit Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. So then you tell me how fasting can overcome a dead person. Dann erkläre mir, wie Fasten eine tote Person besiegen kann. You know, I remember. Ich erinnere mich. Daniel and me were in a meeting. Daniel und ich waren in einer Versammlung. And I remember the meeting so well. Und ich erinnere mich so gut an dieses Treffen. Because in the town they took us to one of the best restaurants that I've ever eaten. Weil sie uns in der Stadt in eines der besten Restaurants ausführten, in dem ich je gegessen habe. Daniel weiß es auch noch genau. Yeah. So anyhow, so there was this pastor of a very large church. He was one of the two conference speakers, him and me. Da war der Pastor einer sehr großen Gemeinde und er war einer der Konferenzsprecher. And he preached a whole sermon just about this. Und er hielt eine ganze Predigt nur über dieses Thema. Starve the flesh and feed the spirit. That's how you have victory over sin. Lass das Fleisch hungern und nähre den Geist. Nur so bekommst du den Sieg über die Sünde. And he even had an illustration. Und er illustrierte es sogar. About a white horse and a black horse. Mit einem weißen und einem schwarzen Pferd. The white horse is the flesh and the black horse is the flesh, the white horse is the spirit. Das schwarze Pferd war das Fleisch und das weiße der Geist. And he said, if you feed the white horse and starve the black horse, the white horse will be stronger than the black horse. Und wenn du das weiße Pferd fütterst und das schwarze hungern lässt, wird das weiße Pferd stärker sein als das schwarze. I suffered through that whole sermon. Ich habe die ganze Predigt hindurch gelitten. Me, because it doesn't bother me. Nicht wegen mir, ich habe kein Problem damit. But I thought there are so many people here listening this and now they're trying to get victory over sin. Aber ich dachte, es gibt hier so viele Menschen, die das hören und nun versuchen, Sieg über die Sünde zu erlangen. Und sie schaffen es nicht. Denn du kannst deine sündige Natur nicht aushungern. Sie ist entweder gekreuzigt oder nicht. Wenn du mehr darüber wissen willst, ich habe ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben. Das gibt es auf Englisch, Deutsch und auf Portugiesisch. Der Sieg über die Sünde. But look, why can fasting never give you victory over your flesh? Warum kann dir das Fasten niemals den Sieg über dein Fleisch geben? Because victory over your flesh comes through believing what happened at the cross, not through you denying your body food. Denn der Sieg über dein Fleisch kommt durch den Glauben an das, was am Kreuz geschah, und nicht, weil du deinem Körper Nahrung verweigerst. So imagine. Stell dir vor, if fasting could give you the victory over your flesh, over your sinful nature. Wenn Fasten dir den Sieg über dein Fleisch, über deine sündige Natur geben könnte. So if you're diabetic and can't fast. Und du bist Diabetiker und kannst aber nicht fasten. You can never have victory over sin. Dann könntest du niemals den Sieg über die Sünde erlangen. Sad, huh? Das ist traurig, oder? Just would that be from God's point of view. Das wäre doch aus Gottes Sicht völlig ungerecht. If you're pregnant. Oder du bist zum Beispiel schwanger. Oh, ich bin schwanger, jetzt muss ich 9 Monate lang sündigen. Und weil ich nicht fasten kann, kann ich auch keinen Sieg über die Sünde erlangen. Der zweite Grund, warum du niemals fasten darfst, ist, um die Gunst des Herrn zu gewinnen. Schau. Warum dürfen wir nicht fasten, um die Gunst des Herrn zu bekommen? The answer is the same as for the first question. Es ist genau die gleiche Antwort wie bei der ersten Frage. It defies the cross. Es missachtet das Kreuz. So what would happen if we could actually gain favor by God through fasting? Was würde passieren, wenn wir durch Fasten tatsächlich die Gunst Gottes erlangen könnten? Again the same thing. Wieder das gleiche. People who have a stronger willpower get more favor. Menschen, die eine stärkere Willenskraft haben, bekommen mehr Gunst. People who can't fast so long, they have less favor. Und Menschen, die weniger lange fasten können, erhalten weniger Gunst. Der einzige Grund, warum ein Mensch Gunst bei Gott hat, ist, weil Jesus gave us his favor that he had from God himself. Ist, weil Jesus uns seine Gunst gab, die er von Gott selbst hatte. Denk daran. Der neue Bund besteht zwischen Gott und Jesus. Gott hat dich und mich in Jesus hineinversetzt. Da Jesus die volle Gunst Gottes hat, ist das der einzige Grund, warum ich auch die ganze Gunst Gottes habe. Wir müssen damit aufhören zu denken, dass wir irgendetwas von Gott haben, das nicht von Jesus Christus kommt. Nichts liegt außerhalb von Christus. Aber in Christus ist alles. Wenn ich also die Gunst Gottes in Jesus Christus bekommen habe, wie kann dann mein Fasten diese Gunst noch vergrößern? Es ist so. Jesus gibt dir 50% Gunst. Und Fasten verschafft dir die anderen 50%. Ah, Leute, nein. Die Gunst kommt durch Jesus. Der dritte Grund, um vor den Menschen gut auszusehen. Das ist genau das, wovor Jesus warnte. When we went through the whole passages of Matthew chapter 6. Als wir den Abschnitt aus Matthäus 6 anschauten, when you fast, da wurde ganz deutlich, wenn ihr fastet, so clear. Jesus sagte es ganz klar. You have to choose between heavenly reward or earthly reward. Du musst dich zwischen himmlischer und irdischer Belohnung entscheiden. Ist es celestial oder recompensa terrena? Remember this. Denk daran. It's interesting that Jesus used the word reward twice in Matthew 6 in the context of fasting. Es ist interessant, dass Jesus das Wort Lohn in Matthäus 6 im Zusammenhang mit Fasten zweimal verwendet. First he said, zuerst sagt er, that the Pharisees they fast to be seen by men. Die Pharisäer fasten, um von den Menschen gesehen zu werden. So they fast and there is a hidden motive in their heart. Sie fasten mit dem Hintergedanken. E tem uma motivação ali oculta em seus corações. Men see how spiritual they are. Dass die Menschen sehen, wie geistlich sie doch sind. Now look, I want you to understand something. Ich möchte, dass du etwas verstehst. Jesus said, if that's why you fast, then your reward is gone. Jesus sagt, wenn du darum fastest, dann ist dein Lohn weg. Recompensa não vai existir mais. So that means the only reward you have is the applause of people. Die einzige Belohnung, die du dann bekommst, ist der Applaus der Menschen. I think that's a pretty cheap reward. Und das ist eine ziemlich dürftige Belohnung, glaube ich. Imagine 21 days not giving food to your body and the only thing you get is people saying I mean, that's not even worth it. Stell dir vor, nach 21 Tagen, du hast deinem Körper nichts zu essen gegeben, sagen die Leute bloß, oh, gut gemacht, das ist doch gar nichts wert. Not much for the applause of men. Aber die Menschen tun so viel für den Beifall der Leute. I remember there was a guy who one time said to me, ich erinnere mich an einen Mann, der zu mir sagte, God is not pleased with you fasting. Reinhard, Gott ist nicht erfreut, dass du fastest. Because you've lost so much weight, everybody can see that you're fasting. Du hast so viel abgenommen, dass jeder sehen kann, dass du fastest. Você está jejuando. And the Bible says that men must know that you are fasting. Und die Bibel sagt, die Menschen sollen nicht wissen, dass du fastest. No, and he was really upset with me. Und er war wirklich verärgert mit mir. Look, that's not what Jesus said. Aber Jesus sagte etwas anderes. If you fast, were the reason that men see it. Jesus sagte, wenn du fastest, damit die Menschen es sehen. Of course, if you fast for 2 weeks of water only, everybody who knows you will see that. Natürlich, wenn du 2 Wochen lang nur auf Wasser fastest, wird jeder es sehen, der dich kennt. This is not what Jesus was talking about. Aber davon sprach Jesus nicht. But if you fast and you want to make sure. Aber wenn du fastest und du möchtest, that the only reason why you do it that people will know then you're fasting for the wrong reason. Dass die Menschen es erfahren, dann fastest du aus dem falschen Grund. Jejuando por uma razão errada. Even if you go to, if you fast for a longer period of time. Auch wenn du über einen längeren Zeitraum fastest. People will know that you fast because you will be at some places and you will refuse to eat. Werden es die Leute doch merken, weil du bei manchen Gelegenheiten sein wirst und nichts essen wirst. Pessoas vão saber que você está se recusando a comer. That's how it is. So ist es nun mal. But if you fast and say. Aber wenn du fastest und sagst, I'm going to go to a lot of houses where everybody eats so that they see that I don't eat. Then you are in trouble. Ich gehe überall hin, wo Leute essen, damit sie sehen, dass ich nichts esse, dann bist du in Schwierigkeiten. Should not fast. Wir haben noch einen weiteren Grund, warum wir nicht fasten sollten. Spiritual, biblical fasting, not worldly fasting. Denk daran, wir reden hier über geistliches, biblisches Fasten, nicht über weltliches Fasten. To lose weight. Um Gewicht zu verlieren. You know, you would be surprised how many Christians, du würdest dich wundern, wie viele Christen they have this hidden motive in their fasting to lose weight. Mit diesem versteckten Motiv fasten, Gewicht zu verlieren. Para perder peso. Look, if you need to lose weight, change your lifestyle. Wenn du abnehmen musst, ändere deinen Lebensstil. Wenn du zu viel isst, steck dir ein Messer an die Kehle, sagt die Bibel. Learn to live a life of discipline. Lerne ein Leben in Disziplin zu führen. Discipline. Get yourself a good nutritionist. Sorge für eine gute Ernährung. Nutritionist. Go and exercise. Mach Sport. Now, when you fast, it will be a side effect to lose weight. Wenn du fastest, nimmst du als Nebeneffekt ab. But it's unbelievable how easily this can actually become the motive. Aber es ist unglaublich, wie leicht das zum Motiv werden kann. You know, I was at a time of fasting for 3 days. Ich fastete einmal 3 Tage lang. Wir waren eigentlich eine ganze Gruppe von Leuten, die zusammen fasteten. Und eine dieser Personen hat noch nie in ihrem Leben auch nur 1 Tag lang gefastet. Aber weil es eine ganze Gruppe war, die zusammen fastete, wollte diese Person gerne mitmachen. Und diese Person hat es tatsächlich geschafft. Und sie war so begeistert, dass sie es tun konnte, was ihr vorher nicht gelang. Und ich finde das wundervoll. Denn in der Gruppe ermutigten sie einander. Und dann geschah Folgendes. Saw the spiritual benefits. Diese Person sah dann nicht nur den geistlichen Vorteil, also the physical benefits, sondern auch den körperlichen Nutzen. This person got so excited, sie war so begeistert darüber, a certain amount of weight, dass sie eine bestimmte Menge an Gewicht verloren hatte. I'm gonna fast every month now, 3 days. Da sagte sie, ich werde jetzt jeden Monat 3 Tage lang fasten. Jesus. And I said, please. Und ich sagte, oh bitte. If you have a problem with your weight, I'll help you. Wenn du ein Problem mit deinem Gewicht hast, dann helfe ich dir. We will fix it. Wir kriegen das hin. But never go into fasting because you want to lose weight. Not even a hidden motive. Aber fang niemals an zu fasten, weil du abnehmen willst, auch nicht aus einem versteckten Motiv heraus. No, if I do like a 5-day fast, a week fast. Wenn ich 5 Tage oder eine Woche lang faste. I actually on purpose put on weight before so that people don't see that I've lost all the weight. Nehme ich sogar absichtlich vorher zu, damit die Leute nicht sehen, dass ich Gewicht verliere. No, nothing to touch fitness. You know, when people say to me, "Man, you really got fat." Wenn die Leute zu mir sagen, Mann, du bist echt dick geworden, dann nur, weil ich eine Woche lang fasten will. Aber wenn du eine längere Fastenzeit einlegst, dann funktioniert das natürlich nicht. Du nimmst dann so viel ab, dass jeder es merken wird. Also wenn ich nur eine Woche lang faste, das habe ich herausgefunden, weil ich schon so lange faste. Ich verliere dann in 7 Tagen so und so viele Kilos, also nehme ich vorher ein paar zu, damit niemand merkt, dass ich faste. Ganhar um pouquinho mais de peso agora para que as pessoas não notem que eu estou jejuando. You know, I actually do fast just for my weight and health reasons too. Ich faste tatsächlich auch wegen meines Gewichts und aus gesundheitlichen Gründen. Aber das sind keine biblischen Fastenzeiten. Biblisches Fasten bleibt für mich biblisches Fasten. Manchmal sage ich zu Debbie, ich habe in den letzten Tagen so viel gegessen. Wir hatten so viele Meetings in verschiedenen Häusern und so viele Leute haben uns zum Essen ausgeführt. 3 or 4 breaks in just water. Mein Körper braucht einfach 3 oder 4 Tage Pause, nur Wasser. Also mache ich das. Aber ich nenne das nicht Fasten. Ich nenne es dem Organismus einfach eine Pause gönnen. Wenn du viel unterwegs und auf Reisen bist, sometimes it's really, really hard to live healthily disciplined in your eating. Ist es manchmal wirklich schwer, sich gesund und diszipliniert zu ernähren? Especially in the Brazilian culture. Besonders in der brasilianischen Kultur. It's offensive to say no to their food. Denn es ist eine Beleidigung, Nein zu ihrem Essen zu sagen. Daniel und ich reisten viele Jahre lang durch das ganze Land und beteten oft bis Mitternacht für die Menschen. And then they take you to a place. Und dann luden sie uns ein. Okay. Und manchmal nicht zu einem Restaurant, sondern zu ihnen nach Hause. Dann kommst du also um 1 Uhr morgens bei ihnen an und dann fangen sie erst an zu kochen. Und dann um 2 Uhr fängst du an zu essen. So ging das Tag für Tag. Ja, das stimmt, Daniel. Dann kam ich manchmal nach Hause und sagte, Debbie, 3 Tage, kein Essen, nur Wasser. Aber ich betrachtete das nie als Fasten. Faste also nicht, weil du etwas Gewicht loswerden musst. By spending a time of fasting, now God will be convinced to give you something. Wenn du eine Zeit lang fastest, kannst du Gott überzeugen, dir etwas zu geben. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch mehr Informationen gibt. Whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Es gibt verschiedene Kurse. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. Wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst weitergeleitet zu den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Yes.